Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 636. Wo bleibt der Spaß? Tja, diese Frage hat sich tatsächlich diese Woche auch mal jemand gestellt aus der Branche, nämlich jemand von Oppo, der Chief Product Officer. Ja? Und der hat mal erklärt, warum Smartphones heutzutage langweiliger sind als noch vor einigen Jahren, warum die nicht mehr so viel Begeisterung hervorrufen. Ja, zunächst mal, ich kann das absolut verstehen. Ich habt ja bestimmt, wenn ihr den Uncast verfolgt, wisst ihr, dass ich schon seit ein, zwei Jahren jammere darüber, wie wenig Neues es gibt. Und es tritt bei mir so eine Art Frust ein, muss ich sagen, ganz ehrlich, weil ich nicht mehr diese große Begeisterung empfinde, wie ich eben am Anfang empfunden habe für Smartphones allgemein. Weil, und da muss ich eben dem Oppo Chief Product Officer recht geben, weil alles das Gleiche ist. Ja. Wisst ihr, die ganzen Unterschiede zwischen den einzelnen Smartphones sind eigentlich ziemlich gering. Zumindest das, was man nach außen wahrnehmen kann. Ja. Für den Technik-Fan wie mich sind natürlich die inneren Werte. Das ist optimal. Ne? Bei Menschen ist es optimal, wenn die inneren Werte zählen. Ne? Ja, Technik vielleicht auch, weil darum geht's ja bei der Technik. Und da zählen für mich die inneren Werte des Gerätes. Wie viel RAM, welchen Prozessor, wie viel Speicher und was kann das Gerät, was andere nicht können. Aber selbst das hat sich ja ziemlich stark angepasst. Dadurch, dass die Prozessoren fast alle das Gleiche sind, ja, ist auch die Ausstattung ziemlich identisch. ARM-Prozessor, egal ob iPhone oder sonst irgendwas, ja, es ist im Prinzip dieselbe Basis. Die Kameramodule sind standardisiert, die GPU ist standardisiert. Es sind eigentlich alles nur noch fertige Baukästen, die sich die Firmen zusammenlöten, ja, wenn man das mal so sagen will. Und es gibt nicht viel Anbieter. Es gibt gar nicht so viel Anbieter auf dem Markt. Ne? Jetzt stell dir schon mal vor, ihr findet jetzt ein Telefon genial wegen der Kamera, die da drin verbaut ist. Dann gibt es normalerweise eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was ihr da habt. Ihr habt entweder einen Samsung-Chip oder einen Sony-Chip für die Kamera. Ja? Ähnlich sieht es auch bei Prozessoren aus. Was gibt's denn da bei den Android-Geräten? Also Snapdragon, also Qualcomm, MediaTek seit neuestem, da bin ich ja froh und dankbar dafür. Der MediaTek hat ja einen neuen Schwung in die High-End-Prozessoren gebracht. Das finde ich sehr, sehr schön. Und für die Low-End-Geräte noch Unisoc. Ja. Das war es eigentlich ziemlich. Ja. Also, was anderes haben wir in den Smartphone-Bereichen hier in den größeren Stückzahlen überhaupt nicht vorhanden. Ja. Das heißt, technisch gesehen ist es eigentlich nur, was ist der Hersteller bereit zu verbauen? Und das ist vielleicht auch noch frustrierend, weil dann die Hersteller auch statt dass es Bestmögliche nehmen, halt manchmal auch noch da sparen. Hm? Und dann kommen wir zu dem größten Kritikpunkt, was man eben natürlich von außen sieht, das Gerät selbst. Ja, also ich meine, ich habe mir ja hier, wie gesagt, dieses OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition geholt. Warum? Weil es eben nicht aussieht wie so ein, also zumindest mal von dem Theme-Design her, wie ein normales Phone, sondern das hat eben im Hintergrund der, also eine Rückseite, die leuchtet im Dunkeln, ja, hat ein schönes Pac-Man-Labyrinth-Muster drauf, ist voll gethemed im Gerät mit Pac-Man, aber ihr wisst ja, wie die Geschichte ausging, beziehungsweise wie begeistert ich noch von dem Gerät bin, nämlich gar nicht, weil das immer noch kein Update hat, übrigens bis zum heutigen Tag noch kein Update, ja, Frust ohne Ende. Von daher würde ich es nochmal kaufen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, weil es von OnePlus kommt. Komisch aber auch, dass Oppo gerade diese Feststellung macht. Denn Oppo ist ja auch einer derjenigen, die mitschuld ist, dass es so kommt, dass alles gleich ist. Ja? OnePlus ist ja auch von Oppo gekauft worden und man sieht es ja, nach dem Kauf geht es alles mit dem Bach runter bei OnePlus. Ja? Und die wollen ja auch dieses Betriebssystem unifizieren, ne? Ist das ein Wort? Weiß nicht genau. Ne? Also so die Konzentration auf ein Betriebssystem von verschiedenen Modellen. Also sie wollen das alles zusammen machen und ein Betriebssystem für alle Geräte von Oppo eben bringen. Ja, also das heißt, es wird noch langweiliger. Es gibt noch weniger. Es ist noch langweiliger. Also die Firma ist mit Schuld dran. Die trägt einen guten Teil der Schuld, dass es so langweilig ist. Ja, weil die eben so viele Geräte auf den Markt schmeißen und mit verschiedenen Marken auch hantieren und dann auch noch andere kaufen und eben alles versuchen zu vereinheitlichen. Und das ist ja genau das, was er selbst kritisiert, weil alles das Gleiche ist. Ja, alles das Gleiche ist. Die Entwicklung ist eigentlich ziemlich gut vorangegangen bis zu einem gewissen Punkt, aber dann ist eben alles gleich geblieben, weil wir haben einfach vom Formfaktor her auch ein Problem. Die Firmen trauen sich natürlich nicht, was anderes zu machen. Klar, es ist auch extrem ungewöhnlich. Wir haben uns auch an diese Form nun gewöhnt. Ja, ich bin als sehr überrascht, wie die Leute zum Beispiel bei den Sony-Geräten, weil die sind ja etwas schmäler, dafür etwas länger. Ja, die haben also andere Ratio, wie nennt man das, so anderes Seitenverhältnis. Ja. Und viele Leute sagen dann, nö, das ist, das mag ich nicht, ich kaufe mir keine Sony, weil die zu lang sind und zu schmal sind. Also die Leute mögen das normal, Standard. Ja. Und genau das macht aber auch das Gerät langweilig. Ne? Standard. Ja, also kommt mir so vor, ja, das Lemming-Spiel, ja, war immer so eine schöne Sache, die Lemminge, ne, alle gleich, ne, und ja, gehen alle so gemeinsam in den Abgrund. Irgendwie kommt mir das mittlerweile wirklich so vor, dass die Mehrzahl der Smartphone-Nutzer, klar, es ist ja auch ein riesiger Mainstream geworden, das ist ein riesiges, eine riesige Geldeinnahmequelle, ja. Aber die, so Reihe an Reihe, immer das Gleiche und ne, ja, nicht aus der Reihe tanzen. Und das ist aber genau traurig, wenn man dann von einer anderen Perspektive ja mal gucken will. Das ist mega langweilig, ja. Ich warte ja immer noch auf die runden Displays, auf Displays, die eben mehrere Formen haben. Wer sagt, dass es immer eine geometrische Form sein muss, ja, also ich hätte zum Beispiel ein unterer Teil, wo etwa so ist wie ein normales Phone, oben etwas verbreitert beispielsweise. Das wäre auch noch sehr interessant. Ja, so wie so eine Birnenform, die umgedreht ist. Ja. Oder auch Geräte, die eben zum Beispiel ein Display haben, die eben oben länger sind als unten, mehr in einem dreieckigen in einer dreieckigen Form bis zu einem gewissen Maße und dann laufen die wieder wie ein normales Smartphone unten zusammen. Ja, also sowas wäre da zum Beispiel mal interessant. Oder auch ganz neue Konzepte, indem man zum Beispiel, wie ich schon oft gesagt habe, ja, Seite Expense, das ist natürlich mein Traum und es arbeiten auch einige Firmen dran, aber offenbar sind die Prioritäten oftmals dann anders gesetzt. Es wurde sogar schon mal ein transparentes Smartphone angekündigt. Bis heute ist es leider nicht auf den Markt gekommen. War das von Vivo? Ich glaube, das war von Vivo, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, dass man natürlich unten, ganz klar, weil komplett transparent geht nicht, zumindest im Moment nicht mit unserer Technologie, nicht möglich, aber dass man unten eben einen Teil hat, wo die Elektronik ist, ja, und quasi oben dann so gut wie es geht, ja, ganz wird es nicht gehen, aber so gut wie es geht, transparent, dann das Display hat, so dass man eben das Display wie so ein Augmented Reality, aber ohne Kamera eben nutzen kann, ja, Fände ich sehr, sehr cool. Aber das sind alles Sachen, die kann man eben nicht reißen, wenn man nicht eine große Firma hat. Und die großen Firmen wollen das nicht, weil die ja ihr eigenes Geschäft nicht kaputt machen wollen. Solange sich so ein Samsung Galaxy S setzt eine beliebige Nummer ein, ja, so gut verkauft, warum sollten die dann das Risiko eingehen, so ein Gerät auf den Markt zu bringen, also diese Linie zu ändern, wo das eben nicht so ist. Also es ist eben, ja, da beißt sich der Hund eben in den Schwanz. Kleinfirmen, die von Innovation eigentlich leben würden, die können das nicht machen, aus den genannten Gründen. Die Teile kommen alle vom gleichen Hersteller und es gibt keine runden Displays, es gibt keine dreieckigen Displays und es gibt schon gar keine Displays, die oben breiter sind, dreieckig zulaufen und unten dann rausgehen wie normales Handy. Das wird nicht gebaut. Also kann auch ein kleiner Hersteller das nicht herstellen, weil das so einfach ist es nicht. Man kann nicht einfach so sagen, okay, ich stelle jetzt das Display dann selbst her. Geht nicht, ja. Also so einfach ist es eben nicht. Und bei den Prozessoren genau dasselbe. Qualcomm, MediaTek, Unisoc. Wer hätte denn die Möglichkeit, einen anderen Prozessor zu machen? Intel hat es ja probiert und ist gescheitert. Ja. Ihr seht also, es ist ziemlich schwierig, so etwas zu realisieren. Also haben wir diese Konstrukte, diese Fertigteile, diese Handys von der Stange, ja, und dieses Ganze, ja, das gibt so eine andere Farbe, die Kameras sind ein bisschen anders angeordnet, das ist alles marginal. Und deswegen, klar, es ist eben nicht so spannend mehr, wie es früher war. Ich hoffe, das wird sich nochmal ändern. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch einen Innovativschub. Ich hätte so viele Ideen, wie man neue Handys spannender machen könnte. Und ja, wahrscheinlich würden 90% aller Kunden vollkommen entsetzt sein. Und Gott, ja, weil es eben neu ist. Ne? Und das müsste sich dann natürlich auch erst einiger Zeit etablieren. Und irgendwann würden dann vielleicht einige Leute das verstehen. Oder auch nicht, wenn es ein schlechtes Design ist. So sieht es nun mal eben aus. Hey, lasst mich doch mal ein Smartphone designen, ne, liebe Firmen. Und ihr werdet das innovativste und spannendste Smartphone seit 15 Jahren haben. Da könnt ihr 100% sicher sein. Aber das wird nicht passieren. Ja gut, also Oppo hat das Problem erkannt, obwohl sie selbst der Verursacher sind oder der Mitverursacher sind, zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil. So, noch was. Letztes Mal habe ich herbe Kritik geäußert an Apple, ja, wegen diesem dieser unglaublich dummen und also nervenzerreißenden Aussage von dem CEO von Apple, ja, Tim Cook. Da geht mir echt bis heute noch der Hut. Ach, ich habe mich noch nicht beruhigt. Ja, also das ist einfach, da geht mir bis heute noch der Hut hoch. Das ist einfach unmöglich, sowas. Das allerletzte menschlich, das allerletzte. Ja, aber es kommt noch schlimmer. Ja, die Top 5 iPhone-Features. Ja, und wenn ich erstmal so in Fahrt bin, dann kann ich das auch ganz gut. Ja, den anderen mal einen Spiegel vor das Gesicht halten und klar mal hier Apple zu zeigen, was er eigentlich für ein hier für eine Show abliefern, für eine Fake-Show abliefern, ja. Allerdings ist der Artikel nicht von mir, sondern wurde von Giz China veröffentlicht, und zwar werden hier die Top 5 iPhone 14 Innovationen, ja, gezeigt, die Apple alle kopiert hat von Android. So sieht's aus. Letztes Mal habe ich ja schon erwähnt, dieses sogenannte Smart Island, ja. Das LG V10 hat es schon eingeführt. Ja. Dann die Punchhole Selfie Lens hat das Huawei Nova 4 schon vor geraumer Zeit gemacht. 2018 war das. Also es ist keine Innovation, sondern es ist alter Tobak, ja, den mittlerweile Huawei auch schon nicht mehr macht. und das Always-On-Display, das ist ja der Hammer. Das Always-On-Display verkauft als top neues Feature. Wahnsinn, ja. Ey, was? Sie haben das ganze Zeit nicht gehabt? Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Das ist schon Ewigkeiten bei Android. Mittlerweile ist fast jedes Android-Gerät so eine Always-On-Funktion. Ja? Zumindest wenn es ein AMOLED-Screen ist. Aber die Krone für denjenigen, der es als erstes gemacht hat, wie gesagt, mittlerweile sind es fast alle, aber die ersten, die das gemacht haben, war Samsung. Ja, also eine Innovation, die schon von Samsung schon vor vielen Jahren wieder gemacht wurde. Dann die Dynamic Refresh Rate, ja. Selbst so Geräte wie das OnePlus 9 Pro und Find X3 Pro hatten das schon, diese Dynamic Refresh Rate. Das heißt also, dass es je nachdem, wie es gerade gebraucht wird, sich die Bildfrequenz anpasst. Das hat natürlich den Vorteil, dass dann Strom gespart wird. Natürlich kann man ein Gerät 120 Hertz immer betreiben, ja. Vollkommen sinnlos, wenn man einen Text durchliest, ja. Vollkommen sinnlos, außer dass es eben jede Menge Strom verbraucht. Wenn man das auf 30 Frames pro Sekunde, also 30 Hertz stellt oder 60 Hertz, dann kann man das halt unter Umständen eben auch spüren, bei Spielen beispielsweise. Und das ist dann eben auch nicht schön. Und hier diese Dynamic Refresh Rate, die passt sich dann automatisch an, haben mittlerweile auch relativ viele Geräte schon, High-End-Geräte jedenfalls, ja. Und da war eben OnePlus 9 Pro und Find X3 Pro die ersten. Apple Crash Detection, ja, was soll ich sagen? Wir alle kennen dieses Pop-up schon, wenn eine App abstürzt auf Android. Ja, leider sieht man die viel zu oft, aber was da jetzt ein neues Feature dran sein soll, naja. Ich werde den Artikel mal verlinken, wer so dumme Bemerkungen raushaut, so, ne, von wegen, ja, wenn ihr mit iMessage und wenn ihr mit euren Verwandten chatten wollt, dann verlangt nicht, dass wir RCS einbauen, sondern holt euren Verwandten ein iPhone. Wer so dumme Sprüche abdrückt, ja, dem geschieht's nicht anders und da kenne ich auch kein Erbarmen, ja, hier, ne, klaut nicht so viel von Android und dann würden die Leute euren Dreck sowieso nicht kaufen. So, boom. Okay. Alright, weiter geht's. Google hat die Pixelbooks eingestellt. Ja, so sieht's aus. Es wird kein neues Pixelbook mehr geben. Google hat es mittlerweile auch bestätigt, dass die Entwicklung eingestellt wurde, denn offenbar gibt es keine Aussicht mehr auf höhere Nachfrage oder größere Nachfrage zu diesem Produkt. Das hat was für sich. Stellt aber auch gleichzeitig die Frage, was ist jetzt überhaupt mit Chromebooks los? Ich habe ja das Gefühl gehabt, dass die, entgegen meiner ersten Vermutung, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass weniger Leute Chromebooks gekauft haben. Obwohl ich habe zuerst gedacht, Mensch, die werden jetzt einen riesigen Zulauf kriegen, weil die Leute müssen daheim jetzt Arbeiten erledigen. Ja? Und dazu wäre ja so ein Chromebook als sicheres Gerät optimal. Aber ich habe wohl unterschätzt, dass die Leute eben doch nicht so häufig Google für ihre beruflichen Sachen einsetzen, zumindest in Europa. Und dass dann eben andere Lösungen, zum Beispiel firmenspezifische Lösungen, bei der dann eine spezielle Software laufen muss, auf dem Rechner genutzt wird. Und das geht genau nicht mit den Chromebooks. Also ist die Zahl der Chromebook-Geräte, also eher im prozentual gesehen, gefallen, als dass sie jetzt stärker geworden wäre. Ich glaube, das hat auch Google überrascht. Und auch wenn betont wird, dass es jetzt nicht bedeutet, dass Chrome OS tot ist, ja, zeigt aber, dass wenn jetzt kein Hersteller Chromebook mehr ist, also die, wo Chrome OS quasi anbieten, dass die kein Gerät mehr dazu anbieten, zeigt eigentlich schon, dass möglicherweise das eine Art Abkehr ist von dem Glauben, dass Chrome OS noch ein nennenswerter Faktor sein wird. Ja. Ich habe es auch gesehen, es gibt ja mittlerweile eine riesige Raspberry Pi Community, auch das habe ich gesehen. Während der Pandemie wurden viele Raspberry Pis verkauft, auch die Pi 400 sind beispielsweise in Schulen mittlerweile sehr beliebt. Man kann eigentlich alle Standardarbeiten machen, Internet, surfen, logisch, ja, also alles wunderbar eigentlich. Plus zusätzlich noch viele andere Sachen, die eben für zum Beispiel Schulen interessant sind, durch die GPIO-Schnittstelle, die da dran ist. Außerdem kann eigene Software installiert werden. Es ist ziemlich flexibel, man hat Auswahl von vielen Dutzenden von Linux-Distributionen und. Sogar Windows 11 gibt es eine Version, die auf dem Raspberry Pi läuft. Ja, das ist ziemlich cool. Also nicht, dass ich Windows cool finde, aber wer es braucht. Ne? Also ihr seht, das Gerät ist dann wesentlich flexibler einsetzbar. Übrigens nur nebenbei, es gibt sogar eine Chrome OS-Version für Raspberry Pi und man kann sogar Android 12 genau drauf laufen lassen. Vor kurzem kam auch eine Adaption für Android 13 raus, bis die allerdings noch für Primetime ready ist, wird es noch, denke ich, ein paar Monate dauern. Aber ihr seht, Android 12 könnt ihr nutzen. Fantastisch. Also ihr seht, es ist schon fraglich, ne? Warum hier man dann einen Chromebook nehmen soll. Wenn man, ja, einen kleinen Monitor, einen Raspberry Pi 400, da ist ja die Tastatur mit drin, kann man also schön auf den Schreibtisch stellen, fertig, nehmen soll. Ne? Also das ist wirklich eine Frage. Übrigens, ich glaube auch, dass der Verkauf von Raspberry Pis noch wesentlich stärker abgehoben hätte. Die Verkaufszahlen sind schon wirklich in die Höhe geschnellt, aber es gibt gar keine mehr. Und zwar schon seit Monaten sind die komplett ausverkauft, die Raspberry Pi 4. Pi 400 kriegt man noch einigermaßen, ja, weil halt da wegfällt für einige Projekte, braucht man eben den Formfaktor des Raspberry Pi 4. Ja, viele Geräte sind eben für diesen Formfaktor gedacht, wo man eben ein Raspberry Pi 4 praktisch reinsetzt. Es gibt sogar zum Beispiel Tablet-Gehäuse oder ähnliches. Da kauft man Raspberry Pi 4, das Tablet-Gehäuse, das inklusive Display, baut den dort ein und da hat man ein Tablet auf Raspberry Pi-Basis. Wunderbar. Aber da kann man natürlich nicht den Pi 400 nehmen. Deswegen gibt es immer noch vereinzelt Angebote, müssen wir mal gucken, zum Raspberry Pi 400. Wie gesagt, dadurch, dass die Tastatur mit drin ist, so ein richtiges Retro-Feeling auch noch. Ich habe ja auch hier einen stehen und bei mir läuft dann verschiedene Emulatoren drauf und es ist einfach richtig cool, wenn da der Amiga-Emulator drauf läuft und ich dann hier dieses Gerät habe mit integrierter Tastatur. Also das ist richtig schön. Aber ihr seht, warum sollte man dann noch ein Chromebook kaufen? Ich denke, diese Überlegung haben viele gehabt. Einmal das, Raspberry Pi, zweitens, dass eben die Firmen voraussetzen, dass man firmenspezifische Software auf den Geräten laufen lässt und eben nicht die Google-Services nutzen kann. Ja. Das würde nur dann gehen, wenn zum Beispiel auch die Firma komplett die Google Docs nutzen würde, also die, weiß nicht, wie die mittlerweile heißen, Google Docs, ne, Google Sheets und so weiter. Ne. Alles über Google laufen lassen würden, dann würde das gehen mit den Chromebooks, aber ja, wenn die ihre Spezialprogramme haben, dann muss das dort drüber laufen. Ne? Also da hilft auch dann diese Web-Apps immer viel mit der Spezialsoftware. Also das ist eben der Faktor gewesen. Deswegen sind die Laptop-Verkäufe gestiegen. Auch die Desktop-Verkäufe haben wieder angezogen. Aber die normalen Geräte, eben keine Chromebooks. Und offenbar zieht jetzt Google da auch die Konsequenz daraus und sagt, wir sehen einfach keine Zukunft mehr für eine First Party Chromebook Laptop. Es gibt ja noch andere Firmen, die das machen, aber das Zeichen ist schon ziemlich, ziemlich schlecht. Ja. Nun gut, das Google Pixel 6a, dem ist noch eine größere Zukunft vorhergesagt, ja, auch wenn die Google Pixel 7 Modelle ja schon in den Startlöchern stehen. Aber das bekommt jetzt das September-Update. Und zwar offiziell, logischerweise. Also das heißt hier wird es wieder frischen Wind geben und es werden viele Bugs gelöst sein. Hoffentlich kommen nicht noch welche neue dazu. Die Google Pixel-Reihe hat natürlich keine Probleme mit den Updates, ja. Aber sie haben halt ein paar Bugs von Anfang an und Google hat doch einige Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl, die Bugs zeitnah zu lösen oder zu fixen, weil sonst würden einige Bugs schon gar nicht mehr existieren. Einige sind schon so lange, schon fast schon seit Erscheinen da. Und eigentlich hat man die so eingeordnet, dass diese Bugs per Software relativ einfach gelöst werden können. Aber warum das bis jetzt noch nicht passiert ist bei manchen und auch andere immer wieder auftauchen, das ist die andere Frage natürlich. Und was bleibt einem da übrig, ja, als jetzt auf das nächste Update dann wiederum zu warten? Und dann ist immer gut, wenn welche kommen. Ja, es ist gut, wenn überhaupt welche kommen. Ja, bei OnePlus Nord 2 kann ich ja da ein Lied davon singen. Bis zum heutigen Tag, ja, vorhin habe ich schon mal gesagt, 19. September. Und ich habe das Sicherheitsupdate von 5. Juni drauf. Also 6 Monate stufe ich ein als noch sicher, wenn das Update, also wenn es älter als 6 Monate ist, das Update ist der Zug abgefahren, dann werde ich das Handy nicht mehr in Betrieb nehmen, ja, weil dann ich das als unsicher abstufe. Und das ist meiner Meinung nach schon ziemlich großzügig, denn es gibt kritische Sicherheitsupdates, die sollten eigentlich am besten sofort installiert werden. Und wenn es dann 1 Monat dauert, ist schon schlimm genug. 2 Monate ist zu verkraften. 3 Monate ist eigentlich schon nicht mehr akzeptabel. Ja. Also dafür habe ich zu viele wichtige, extrem wichtige, sensible Sachen auf dem Smartphone, dass ich da davon absehen kann und sagen kann, ach, wird schon schief gehen. Also das kann man, wenn man so ein Smartphone richtig nutzt, eigentlich heutzutage auch nicht mehr machen. Da muss alles aktuell sein, sonst kriegt man irgendwann die Quittung dafür. Ziemlich übel. Naja, vielleicht hätte ich doch sollen das Nothing Phone One mal in Betracht ziehen, aber naja, die Bugs waren ja auch dort ziemlich präsent und es hat auch nicht so gut eingeschlagen, wie man das eigentlich gedacht hat. Und deswegen, naja, war schon so ein bisschen die Frage, Mensch, was ist denn da los? Hat er sich da verzockt? Aber aus Indien kommen ganz gute Nachrichten. Immerhin 100.000 Geräte wurden jetzt in Indien alleine verkauft. Damit ist das in der Preiskategorie das bestverkaufte Phone in Indien. Ich habe mich zwar gewundert, warum die Zahl so niedrig ist, aber offenbar in diesem Marktsegment, in diesem Preissegment ist es nun mal eben so. Ja, man muss ja auch dazu sagen, das Gerät ist nicht ganz so billig, wie ich mir das zuerst gedacht habe. Ja, also es ist ihm nicht gelungen, so einen Preiskuh wie beim OnePlus damals zu machen, als er die Firma neu gegründet hatte, ja, Carl Pei. Davon ist er also wirklich weit weg. Das merkt man halt eben jetzt hier auch. Die Verkaufszahlen sind da dann eben, naja, müssen sich eben messen in den anderen Regionen und die sind eben in Indien, von der Preisregion her, die sind halt in Indien nicht ganz so hoch, aber es ist trotzdem ein Achtungserfolg, denn wie gesagt, es ist ja das meistverkaufte Handy in dieser Preiskategorie und das heißt ja auch schon mal was, ne? Gerade weil es dann auch so teuer ist, für Indien ist das nicht schlecht. Also zumindest da kann er sich jetzt erstmal hier wohlwollend den Erfolg betrachten, aber ausruhen auf den Lorbeeren darf er sich nicht, denn in anderen Regionen der Welt, denke ich, werden die Erwartungen deutlich niedriger sein als hier und deswegen, ja, gibt es wohl nicht viel Zeit zum Feiern. Tja, also das Google Pixel 7, ich habe ja vorhin schon Google Pixel 6a gesprochen, es gibt's, haltet euch fest, leider, so wie es aussieht, nur in zwei Storage-Varianten. Ja. Okay, möglicherweise, so wie es jetzt aussieht, kommt nur 128 GB und 256 GB Varianten von diesem Gerät. Das würde bedeuten, kein 512 GB Version, und das dürfte für einige Leute schon für Stirnrunzeln sorgen, soll das doch das neue Flaggschiff für nächstes Jahr sein von Google. Das ist dann eben, auch wenn es dieses Jahr rauskommt, das ist dann eben nicht sehr vertrauenserweckend. Google knausert mal wieder rum. Möglicherweise durch vielleicht höhere RAM-Preise, ich weiß nicht, aber ja, was soll ich dazu sagen, ne? Jetzt haben wir wieder das Problem, dass Google meint, dass es ja nicht so wichtig ist, die technische Ausstattung offenbar, weil es ist ja wichtiger, ne, dass alles zusammenpasst. Aber tja, sagen wir mal ehrlich, bisher läuft das noch nicht ganz so rund. Weder auf der Preisgeschichte, das sowieso nicht, war es noch nie bei den Pixel-Geräten, ja, aber, außer beim ersten Pixel, Consumer-Freundlichkeitsseite her auch nicht. Also so dieses Sorgenfrei-Phone, davon ist noch nichts zu spüren. Wie gesagt, die Bugs sind da massiv und es tauchen immer wieder Probleme auf, und da fragt man sich dann natürlich schon die Aussage, was ist die wert? Ja, da kommt ja die Hard- und die Software vom gleichen Anbieter. Das scheint noch nicht ganz so zu fruchten, und das ist sicherlich kein Argument dafür, dass die Geräte dann jetzt nicht bessere Leistungsdaten haben müssen zu dem Preis, weil es ist ja wichtiger, wie die Benutzererfahrung ist, ja, also Nintendo macht es ja immer, ne? Also uns ist die, also wir machen keine technischen Wettrennen, sondern wichtig sind für uns sind die Gamer, die müssen das Spiel gut finden, es muss funktionell sein und dann ist alles in Ordnung. Ja, gut, okay, kann man machen, ne? Also, Grafikpreise, sagen wir mal, Grafikhöchstleistung bringt man damit eben nicht zustande, aber wenn die Spieler dann ein Spiel haben, das funktioniert, ist wunderbar. Jetzt stell dir schon mal vor, Nintendo wird sagen, naja, uns ist die technische Entwicklung jetzt nicht ganz so wichtig. Wir wollen nicht die schnellste Hardware haben, sondern wir wollen die besten Games haben. Ja, und dann stellen die fest, nee, die haben eben nicht die beste Games, sondern die Games sind mit Bugs überzogen und nichts funktioniert gescheit, und ja, dann wäre das schlecht für die Firma. Und mit diesem Punkt hat jetzt momentan Google auch eben zu kämpfen. Ja? Die können jetzt sagen, das ist alles super, weil alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, weil harte Software vom gleichen Anbieter kommt. Wenn es eben nicht perfekt abgestimmt ist und es bei anderen besser klappt, obwohl die Software eben nicht vom gleichen Anbieter kommt, dann muss man natürlich auch mal die Stirn runzeln. Ne? Also hier hat Google die altbekannten Probleme und macht wieder die altbekannten Geschichten. Heißt also, wir brauchen keine mega top high-end Specs. Ja, und das ist meiner Meinung nach komplett falsch. Ugitel RT2, dieses Rugged Tablet, ist momentan saugünstig zu bekommen. Ich habe mal geschaut auf AliExpress für 299 Euro. Der Hammer. Das ist ein 10,1 Zoll FHD Plus Display, was das Teil drin hat. Ein MediaTek MT8788, das ist ein Octa-Core-Prozessor. Und für ein Tablet gar nicht schlecht. Und das auch noch für ein Rugged-Tablet, das musst du euch mal vorstellen, ein Outdoor-Tablet. Das Ding ist nach Miel-Standard geschützt, Miel-Standard 810H, IP68 und IP69K. Das bedeutet also, hier habt ihr ein maximal robustes Tablet für den Außeneinsatz. Ja? Und das Teil ist ausgestattet mit 8 GB RAM und 128 GB Storage. Da könnten sich so manch andere Handy Tablet-Anbieter ganz ohne Rugged, ja, noch eine Scheibe davon abschneiden. Also es ist immer wieder faszinierend hier, was in der Tablet-Szene alles abgeht. Normalerweise, ne, schlechtere Ausstattung als die Smartphones, was für mich ja vollkommen unverständlich ist. Dieses Gerät müsste wesentlich bessere Leistungsdaten haben, weil hier auch mehr Aufgaben erledigt werden könnten, ja, als mit einem Smartphone. Bei den Rugged-Tablets, bei den Rugged-Geräten, Rugged-Phones, ist normalerweise so, dass die immer etwas schlechter sind als die normalen Smartphones, warum auch immer. Offenbar haben die Leute immer noch, oder die Firmen immer noch so im Hinterkopf, naja, wer das als Outdoor einsetzt, der braucht ja nicht so viel Rechenleistung, der, was weiß ich, der hat ja eh nur eine GPS-Navigations-App drauf, mehr braucht er nicht, so, bumm, irgendwie kommt mir das so vor. Aber hier hat Ugitel ein Outdoor-Tablet gemacht mit Leistungsdaten, die besser sind als bei vielen anderen Tablet-Anbietern und trotzdem noch für den Outdoor-Bereich ist. Also verkehrte Welt bei Tablets, ja. Aber mir soll es recht sein in dem Fall. Zumal die 128 GB Storage auch noch für Daten mit einer bis zu 1 Terabyte Micro-SD-Karte ausgestattet werden kann. Das heißt, hier hat man also die Möglichkeit, relativ günstig auch noch, muss ja nicht gleich 1 Terabyte sein, sondern man kann hier schon eine 512 Gigabyte SD-Karte kaufen, die ist nicht mehr ganz so teuer und hat dann eben hier einen riesigen Speicher und das ist ja eine wunderbare Geschichte, man hat hier dann ein richtiges Arbeitstier, ja. Wie gesagt, 299 Euro, das ist dann der Preis, der momentan als Angebotspreis natürlich gilt, aber das ist richtig ein richtiger Hammer, finde ich. Ja. 16 Megapixel Hauptkamera und Front-Facing-Kamera. Klar, der Schwerpunkt ist natürlich hier nicht für Fotos zu machen, das ist ja klar, aber man kann es tun, immerhin. Dual 4G, kein 5G und Wi-Fi, Bluetooth 4.2 und GPS natürlich. Ich habe leider keine Infos, welche GPS-Satelliten unterstützt werden, aber normalerweise ist es bei den MediaTek eben alle 4 Beidou, Klonas, GPS und Galileo. Ja? Deswegen schätze ich mal, wird es hier genauso sein. Der Akku ist auch eine Klasse für sich, 20.000 Milliampere. Das bedeutet, dass man 6 bis 7 Tage aktiv das nutzen kann. Ja, Wahnsinn, echt der Hammer. 33 Watt Fast Charging System, in 4,5 Stunden ist also dieser riesige Akku vollgeladen. Und wenn ihr das unterwegs im Standby-Modus habt, wichtig, wenn man eben längere Zeit auf Tour ist, ja, wenn ihr es nicht permanent nutzt, kann das Teil auch 4 bis 5 Wochen im Standby-Modus durchhalten mit diesem riesigen Akku. Coole Sache. Ja. Ist so geschützt, dass es einen für ein Tablet wahnsinnigen 1,5 Meter Sturz aushalten kann. Und ist dafür ausgelegt, in sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen zu arbeiten. Was will man da noch mehr? Echter Hammer. Hut ab vor Ugitel momentan. Ja. Und die steigen momentan in meiner Gunst immer höher. Ich habe schon nachgedacht, also momentan ist die Chance, dass mein nächstes Gerät ein Ugitel sein wird, mein nächstes Smartphone ein Ugitel sein wird, bei etwa 70%, ja, natürlich verändert sich der Markt ja schnell, ist ja klar, bis nächstes Jahr, wenn ich ein neues Handy kaufe, weil ich hab das Kapitel OnePlus Nord 2 jetzt abgeschlossen, ja, also ich werde definitiv nächstes Jahr ein neues Handy holen, aber bis nächstes Jahr, ja, dauert es noch etwas und deswegen, kann ich nicht genau sagen, ob es dann wirklich ein Ugitel wird. Aber momentan, also wenn ich heute eins kaufen müsste, würde ich das Ugitel kaufen. Und zwar, Moment, das ist jetzt nichts Falsches, sagt, es gibt nämlich leider keine Orientierung, die Höhe der Nummer hat nichts mit der Ausstattung und mit der Qualität zu tun. Das heißt also, das UGTEL WP20 Pro ist schlechter als das UGTEL WP19. Ja, das hat eine andere Bewandtnis. Deswegen wäre für mich jetzt momentan das UGTEL WP19 das Gerät der Stunde. Ja, mit 21.000 mAh Akku. Ja, so mehr als das Tablet, das ist der Wahnsinn. Ja, klar, es ist ein bisschen dicker, aber Night Vision Kamera, Helio G95, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, 64 Megapixel Triple Kamera und ein traumhaftes 6,78 Zoll Display. Ja, für mich natürlich super. Es kann nicht groß genug sein, das Display. Und deswegen würde ich mir, wenn ich mir heute eins kaufen würde, würde ich mir dieses kaufen. Ja. Zumal das Gerät momentan Straßenpreis hier auch über AliExpress, der offizielle Shop, 375 Euro kostet. Also die EU-Version, die Global Version. So. Wahnsinn. Echt der Hammer. Ich bin begeistert. Ja, vielleicht auch wegen den guten Erfahrungen, die ich übrigens noch geschildert habe, wegen der UGTEL Powerstation. Ich habe meine UGTEL Powerstation P501 geholt. Da habe ich heute ausführlich, wirklich ausführlich darüber gequatscht, in der Rios Wochensicht. Also wenn ihr euch für diese Powerstation mit Solaranlage interessiert, dann hört mal in die Rios Wochensicht rein. Gut, dann nächstes Ding ist, ich wollte mal was da loswerden über diese Berichte, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Japan, 2022 in Japan nutzt immer noch Floppy-Laufwerke, Floppy-Disks. Ja, das ist mal wieder so eine typische Schlagzeile. Wenn man da keine Ahnung hat, kein Verständnis hat und nicht weiß, was damit gemeint ist, dann könnte man denken, ach, die armen Japaner, hat der Rio nicht immer gesagt, wie super fortschrittlich die sind? Jetzt siehst du mal, die benutzen ja sogar noch Floppy-Disks. Ja und nein. Der Unterschied ist nämlich das, dass wir an alten Sachen exklusiv festhalten. Aber in Japan ist es so, dass die Leute zwar alte Sachen nutzen, bis es nicht mehr geht, aber neue Sachen sehr gerne akzeptieren. Also das heißt Best of Both Worlds. Es gibt viele Vinyl-Liebhaber in Japan. Und es gibt einen großen Streaming-Markt und MP3 und CDs und Super-Audio-CDs, die sich bei uns ja überhaupt nicht durchgesetzt hat. Gibt es in Japan auch in Massen. Ja. Es wird alles genutzt, was an neuen Technologien auf dem Markt ist. Das heißt aber nicht, dass bei Erscheinen einer neuen Technologie die alte komplett und sofort abgelöst wird. Dieses Digitaldenken 0 und 1, gut und schlecht, alt und neu, gibt es so nicht. Ja? Was bewährt ist, bleibt gut und was neu ist, ist besser. Aber das heißt nicht, dass man jetzt auf das Gute verzichtet, weil man das Bessere haben will. Vielleicht hat das auch mit der Mentalität zu tun. Bei uns muss es ja immer der Erste, der Schnellste, der Beste, das Größte, das Heißeste, das was weiß ich, immer nur die Superlative. Und alles andere, was nicht das Beste, Schnellste, Höchste, Weiteste ist, ist nix. Null. Also Platz 2, null. Ja, Platz 1, yay. Und dieses Denken gibt es eben nicht im Japanischen. Da gibt es wirklich Abstufungen. Und wenn dann eben die japanische Regierung seit 20, 30 Jahren, noch länger, 40 Jahren, 50 Jahren, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile 40 Jahren, ja, glaube ich, Floppy-Disks benutzt. Die haben als einer der ersten angefangen mit Digital Governing. Ja, im Sinne von, die Regierung arbeitet digital. Die haben bei uns den Ämtern die Ohren geschlackert, als die gehört haben, dass in Japan, was, die nutzen jetzt Computer, ja, um Daten zu speichern. Ja, das ist doch nichts Geschriebenes. Ja, die Akten. Während man bei uns dann noch Jahrzehnte an Akten festgehalten haben, wurden dort die Sachen eben elektronisch gespeichert, auf Floppy-Disks. Das Problem ist, dass es jetzt eben immer noch auf Floppy-Disks gemacht wird, weil die haben nicht gesehen, warum sollen wir das ändern? Das System funktioniert doch, also brauchen wir das nicht zu ändern. Es funktioniert. Ja. Jetzt gibt's aber natürlich einen Vorstoß, weil mittlerweile wird es immer teurer, solche Floppy-Disks zu besorgen. Ja, und es gibt natürlich auch ein paar Nachteile mittlerweile. Ja, also letztens war da mal eine Story, da wurde eine Floppy-Disk verloren von der Polizei und da waren 30 Datensätze von Personen drauf. Ja, und die sind natürlich dann auch verloren gegangen sozusagen. Es ist schon in die Schlagzeilen gekommen in Japan und deswegen wird da auch jetzt drauf gedrängt, das abzuschaffen. Also der entsprechende Minister hat da eben jetzt gedrängt und hat gesagt, hier, die werden abgeschafft werden jetzt. Und muss was passieren, Ende. Es wird jetzt ersetzt durch andere, neue Technologien. Ja. Aber das ist halt so dieses Problem. Glaubt ja nicht, dass deswegen in Japan neue Technologien deswegen nicht genutzt werden, weil die Regierung manche Sachen noch auf Floppy-Disks macht. Nein, ihr müsst nicht hingehen, wenn ihr irgendwelche Informationen haben wollt, für Regierungsinformationen, die jetzt veröffentlicht werden, dass ihr dann aufs Amt gehen müsst und müsst euch eine Floppy-Disk holen, wo die Daten dann drauf gespeichert sind, so wie es früher mal bei ein paar Projekten gab, ja, wo Ämter Informationen auf Floppy-Disks herausgebracht haben bei uns, ne? Sondern ihr könnt die ganz normal übers Internet abrufen, über die japanische Regierungswebseite, ja, also kein Problem. Nur diese Darstellung ist halt immer wieder lustig, ja. Es hört sich so gut an. Oh, guck mal, die Japaner. Ich weiß nicht, das hat, wir hatten das gemacht, es war ein chinesische Webseite, die das so komisch formuliert hat. Gut, da kann man es nicht machen, ja, weil in China ist wirklich so, dass es vollkommen abgeschafft wurde, aber das ist ja wieder was anderes. Nur die, es ist wirklich befremdlich, wenn ich dann sowas zum Beispiel auf amerikanischen Newsportalen höre, dann da fällt mir nur eins, wenn die dann sagen, stell dir mal vor, 2022, ich benutze noch Floppy Disk, da sage ich, stell euch mal vor, 2022 und bei euch läuft die Hauptkommunikation textmäßig noch über SMS, oh Gott, ja. Also da ist das selbst Europa fortschrittlicher. Die haben wenigstens noch so furchtbare Apps wie WhatsApp, aber immer noch besser als SMS. Ja, Katastrophe, kann ich nur das sagen. Ne? Und das zeigt zum Beispiel auch, dass es auch nicht stimmen kann. Ich habe es schon mal gesagt, 94% der Bevölkerung. Moment. 94% der Bevölkerung, ja, nutzt Line in Japan. Ja, die beste Messaging-App überhaupt. Und da seht ihr schon, 94% der Bevölkerung, das heißt nur 6% der Bevölkerung nutzt Line nicht. Und deswegen werden zum Beispiel auch sehr wichtige Regierungsmitteilungen, Katastrophenwarnungen und alles mögliche über Line verschickt. Weil jeder hat Line in Japan. Und das ist ein Riesending. Und von solchen Zahlen können natürlich nur träumen, weil wenn man das umrechnet, so ein Smartphone-Benutzer, also wenn man jetzt so von einem Smartphone-Benutzer auskommt, muss die Zahl noch höher sein als 94%. Ja? Also dann muss es in etwa so 98-99% der Smartphone-Benutzer in Japan nutzt eben Line. Ja. Und auch in dieser Richtung kann ich dann nur sagen, ne, Tim Cook, Mittelfinger, okay? So einfach. So, weiter geht's. Wir haben noch was, ne? Und wie sind wir zeitlich? Oh Gott, 48 Minuten schon. Ai, ai, ai. Asus ROG Phone 6D ist jetzt rausgekommen. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen. Wunderbarer Dimensity 9000 Plus Prozessor. Ja, unglaublich viele geniale technische Daten, wie zum Beispiel eben 16 GB RAM, 512 GB Storage, extrem geniales Display, 145 Hertz Refresh Rate, HDR10 Plus, 50 Megapixel Kamera Sensor, 13 Megapixel Ultraweitwinkel, 5 Megapixel Makrokamera, Selfie Kamera 12 Megapixel, 6000 mAh Akku, 65 Watt Fast Charging und mit einem extrem genialen Cooling-System, zu dem auch ein spezielles Zubehörteil verkauft wird. Das klippt man hinten dran. Trotzdem, dass der MediaTek 9000 Plus wesentlich kühler ist als der Snapdragon 8 Plus Gen 1, hat man hier nichts dem Zufall überlassen und hat eine extrem geniale Kühlung eingebaut, die man eben noch in die in ungeahnte Höhen treiben kann, wenn man diesen zusätzlichen Lüfter hinten anklippt. Und damit kann man gamen, spielen und laden ohne Ende, ohne dass das Gerät überhitzt und mit richtiger Speed, ohne dass es permanent heruntertaktet, weil das Gerät zu warm wird. Also richtig durchdacht. So, ich bin also begeistert. Aber ich bin nicht begeistert von dem Preis. Ganz im Gegenteil, ich bin extrem enttäuscht, denn ich habe erwartet, dass das Gerät einen Kampfpreis hat. Immerhin hat es MediaTek 9000 Plus, ja, denn irgendwie erwartet man das wieder, ist vielleicht falsch, ja, weil hat ja größere Leistungen, ist schneller als das Snapdragon 8 Plus Gen 1, ja, deutlich schneller sogar. Also warum geht man davon aus, dass es günstiger ist? Naja, weil bisher waren die MediaTek-Prozessoren eben immer günstiger als die Snapdragon, aber leider muss ich euch enttäuschen, da auch mit diesen tollen Daten, ja, kommt das Gerät bei 1370 Euro, bei mir natürlich noch nicht mal in die Nähe von dem, was ich akzeptiere. Ja, die Grenze von 1000 bleibt bestehen, bei mir, wo ich das ethisch nicht mehr vertreten kann. Eigentlich, muss ich auch noch dazu sagen, eigentlich müsste diese Grenze gesenkt werden, weil die Lebensmittelkosten und die Energiekosten, also insgesamt die Lebenshaltungskosten sind dermaßen hoch gestiegen, dass wesentlich weniger zur Verfügung steht. Also das sind deutlich, also ich schätze mal, es sind 200 Euro mindestens, das mir quasi verloren geht, ja, weil eben alles teurer geworden ist. Und da müsste dann eigentlich diese ethische Grenze eigentlich noch heruntergesetzt werden, weil ich denke, es gibt dann doch wichtigere Sachen. Ja, also die müsste dann auf 800 Euro liegen. Aber ich lasse es mal auf 1000 Euro, weil, naja, es gibt ja noch andere Sachen, die man bedenken muss. Schließlich werden die Handys ja auch teurer durch diese Preisteuerung insgesamt. Ne? Ja, leider. Aber 1370 Euro ist jenseits von Gut und Böse. Sind wir ganz ehrlich, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Also da könnte ich nicht mehr ruhigen Gewissens das Gerät benutzen, weil ich dann immer denken würde, Mensch, was für ein verschwenderisches Leben führe ich eigentlich? Kaufe mir ein Gerät für 1370 Euro und dann jammer ich, weil die Lebensmittelpreise steigen oder weil die Energiepreise steigen? Pff. Ja, was soll das? Für 1370 Euro kann ich das ganze Jahr über heizen. Trotz den höheren Preisen. So sieht es aus. Ja? Rechnet es euch aus. Trotz den höheren, unglaublich hohen Gaspreisen jetzt, könnte ich das ganze Jahr überheizen für 1.073 Euro. Da braucht sich niemand drüber aufzuregen, ja? der so viel Geld raushaut. Ganz im Gegenteil. Ja? Ich würde mich halt schämen deswegen. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Noch heute überlege ich, das erste Pixel war ja wirklich extrem cool. Ja? Und das war wirklich das beste Pixel, sagen wir mal, mit den besten technischen Daten bei Erscheinen. Also es gab kein besseres Gerät auf dem Markt, als das erschienen ist. Ganz im Gegensatz zu allen anderen Pixel, die danach erschienen sind. Da war alles schon, gab es immer schon viel mehr, viele andere Geräte, die viel besser waren und billiger waren. Ja. Und das hat 1035 Euro hat mich das gekostet. Oder 1050 Euro war es, 1050 Euro. Und bis heute mache ich mir vor, hätte ich das so viel kaufen müssen. Deswegen habe ich gesagt, 1000 Euro ist die Grenze. Ja. Und ich habe es auch in meinem Bekanntenpreis gemerkt. Die haben gesagt, du spinnst doch. Du spinnst doch. Gibst 1000 Euro für ein Smartphone aus? Ja. Und irgendwie muss ich denen recht geben. Aber wie gesagt, schade. 1370 Euro ist jenseits von Gut und Böse. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist dieses schöne, tolle Gerät natürlich, ja, weg vom Fenster und ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und ja, trotz allem würde ich mir eher ein iPhone kaufen für den Preis als das hier. Warum? Ich weiß auch nicht. weil man von Apple gewohnt ist, dass es so teuer ist, während man von Asus und mit MediaTek-Prozessoren eben nicht gewohnt ist. Ja, und da kommt wieder die Erwartungshaltung. Und das wird die solchen Firmen wird das Genick brechen. Ja. Die Erwartungshaltung ist wichtiger als der tatsächliche Wert eines Produktes. Ja, wenn die Leute erwarten, dass es billig ist und es ist teuer, ist es schlimmer, als wenn das Gerät noch teurer ist und die Leute erwarten ja, dass es teurer ist. Ja. Oder erwarten, dass es teuer ist. Das ist es. Tja. Immer der Grund. Deswegen können auch die Autohersteller, manche Autos verkaufen ihre Autos für unglaublich viel Geld. Dabei könnte man ein wesentlich besseres Auto bekommen, das nämlich nicht ständig eine Panne hat, für die Hälfte vom Preis und noch weniger, für ein Viertel vom Preis. Fährt. Ne? Aber nö, ne? So ist es halt. Lava Place Pro. Ein Gerät, das werdet euch jetzt bestimmt nichts sagen, mir sagt es auch nicht. Aber vielleicht ist das ja ein Gerät, das ich mir importieren lasse. Ja? Ich habe nämlich so langsam die Schnauze voll von unseren vollkommen überteuerten Geräten und viele Versprechungen werden gemacht. Ja, auch mittlerweile auch viele chinesische Geräte, die sprechen einem das Versprechen eines Blau vom Himmel herunter. Ja? Und dann wenn es ans Liefern geht, Updates und so weiter, nix. Ja. Aber in Indien läuft die Sache ein klein wenig anders. Dort gibt es nämlich auch saubillige Geräte, aber durch viele gesetzliche Vorgaben muss es auch Updates geben. Mhm. Da haben die chinesischen Hersteller auch ein bisschen dran zu knabbern. Indische Hersteller nicht so. Ja. Der Smartphone-Hersteller Lava, das ist so eine indische Firma und fällt damit natürlich auch unter die indischen Gesetze. Somit bleibt zumindest die kleine Hoffnung, dass dieses Gerät selbst zu dem Preis Updates bekommt. Und im Gegensatz zu anderen Ländern, wo solche Billiggeräte, sagen wir mal, für eine Klientel gedacht ist, wo von den Firmen gerne stiefmütterlich behandelt wird, was ich übrigens überhaupt nicht gutheißen kann. Ja, aber so ist es leider mal. Ist es in Indien eben, sagen wir mal, sind auch die günstigsten Geräte für ernsthafte Anwendungen gedacht. Und entsprechend verlassen sich die Leute auch auf diese Geräte. Wie gesagt, deswegen hat auch Indien eine ganze Batterie von Gesetzen erlassen, die eben regeln, dass hier die Konsumenten nicht im Regen stehen gelassen werden, ohne dass die Firma dafür haftbar gemacht werden kann. Das Lava Place Pro, das wird eine sehr interessante Sache sein, meiner Meinung nach. Man kann erwarten, dass das extrem günstig sein wird, wie viele indische Geräte. Aber trotzdem hat es hier neben ein paar schöne Farben mal wieder mal etwas, was nicht alltäglich ist. Gibt es ein Blau, Gold, Minzegrün und Mustard Yellow, Senfgelb. Okay, gut. Was? Aber mit der 50 Megapixel Hauptkamera, denke ich, ist es mal dabei. Und 6,5 Zoll Display, also für mich auch ausreichend von der Größe her, 5000 mAh Akku, 60 Hertz Refresh Rate, ist mir sowas von egal, ich brauche nicht mehr, ich habe hier, obwohl ich hier 90 Hertz einstellen könnte, stelle ich natürlich 60 ein, weil der Akku dann ein Viertel länger hält, ne? Also kann man gar vergessen, das ist mir nicht wichtig, 60 Hertz, fertig, mehr brauche ich nicht, ich würde sogar noch weiter runter regeln, wenn ich könnte. Deswegen, ich erwarte einiges von diesem Gerät, denn Lava ist eine interessante Marke. Da muss ich sagen, das ist vielleicht so eins der ganz wenigen Geräte, wo ich sage, das könnte wirklich spannend werden. Das könnte vielleicht sogar aufregend sein. Ja, Ich muss gucken natürlich, ob es da auch Versionen gibt mit genug RAM und Onboard-Storage, weil das, was ich bisher gelesen habe, gerüchteweise ist allerdings schon zu lange her, deswegen erwähne ich, das ist nicht so direkt, das ist natürlich viel zu wenig. Also wenn es da eine Version mit 8 GB RAM, Hauptspeicher und 128 GB Storage gibt, dann finde ich das okay. Aber wenn es natürlich nur kleinere Versionen gibt, ist es natürlich nichts für mich. Dennoch erwarte ich hier auf einen sehr guten Preis. Oder vielleicht gibt es auch noch ein anderes Modell dann demnächst von Lava. Also es wird auf jeden Fall gemunkelt, der Preis steht noch nicht fest, aber es wird gemunkelt, dass es, haltet euch fest, 110 Euro kostet. Zumindest in der kleinsten Version, schätze ich mal. Wie gesagt, wenn es eine Mega-Version gibt, eine große Version, Ultra-Version oder wie das dann auch immer genannt wird, ja, für 200 Euro ist es gekauft. Ja, so sieht das aus. Ja, also ich werde mich auf dem indischen Markt umgucken und ich werde notfalls aus Indien das direkt importieren. Mir egal, Zoll interessiert mich nicht. Ja, ich werde es importieren. Warum Zoll interessiert mich nicht? Hey, es gibt mittlerweile sehr gute Methoden, ja. Gerade wieder vor kurzem AliExpress, wunderbar. Guckt genau, wenn dort steht 10 Tage oder 15 Tage Lieferung, ja, ab 10 Euro. Wählt das aus und guckt, dass ihr vielleicht, wenn euch noch irgendwas anderes auf AliExpress gefällt, wo eben das dabei steht und es ist eben über 10 Euro, klickt das an. Was passiert dann nämlich, wenn ihr dieses Angebot nimmt, dann wird dieses Produkt nicht zu euch direkt geschickt, sondern es geht nach Belgien oder Niederlande. Dort wird das zusammen mit allen anderen Sachen, was ihr in diesem Bestellvorgang bestellt habt, zusammen in ein neues Paket gepackt und dann von Belgien oder Niederlande direkt an euch geschickt. Und das bedeutet 0 Zoll, weil das ist eine innereuropäische Sendung und fertig. Cool, oder? Und deswegen, yay. Es klappt wieder. Man kann wieder bei AliExpress bestellen. Nicht schlecht, freue mich. Und jedenfalls, denke ich, wird es auch dann Methoden geben, um das eben aus Indien so zu schicken zu lassen. Ja, und wenn nicht, wisst ihr, bei dem Preis, wenn da noch der Zoll dazu kommt, das ist nicht viel, ja. Die paar Kröten kann man dann eben auch noch bezahlen. Ist man immer noch günstiger als alles, was sonst auf dem Markt hier bei uns ist. Ja, ich werd gucken, ob ich mir vielleicht sogar ein indisches Gerät dann bestelle. Nichts ist mehr unmöglich, ja. Ich werde überall gucken, mir egal. Und ich werde das nehmen, was am... Jetzt hätte ich richtig Vollpower in das Mikrofon gemacht, ja. Also am richtigsten ist das absolut billigste, was es gibt mit den absolut besten Leistungsdaten. Meine Prämisse. Das Beste zum billigsten Preis. Ist das moralisch? Weiß ich nicht. Ja, aber es ist ethisch, weil ich nicht mehr ausgebe, als ich ausgeben muss. So. Das könnt ihr euch mal setzen lassen. Ja, ich weiß. Ne? Arbeitsbedingungen und so weiter. Tja, das sind alles Diskussionen. Die Firma seit Jahrzehnten und nichts ist passiert. Weil es einen einfachen Grund hat. Für Menschen in jedes Mal, wenn es so eine Reportage ist, ist ein heißes Eisen, ja, aber jedes Mal, wenn ich so eine Reportage sehe, die dann heißt, dass die für 1,50 Euro am Tag hier den ganzen Tag mal lochen müssen, ja, dann ist das wirklich, das hört sich richtig drastisch an. Das ist wirklich nicht schön, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn es diese Firmen nicht gäbe, dann würden die keine 1,50 Euro verdienen, sondern 0. Für viele Menschen ist das ein lebensnotwendige Einkunft. Und die 1,50 Euro, das vergessen auch immer gerne so viel, die dann umgerechnet wird, ja, das wäre ein ganz anderer Betrag, wenn man das in Relation sitzt. Ja. Also ich könnte da jetzt noch stundenlang darüber quatschen, ja. Aber es ist einfach so, dass die Lebenshaltungskosten beispielsweise durchaus eine Rolle spielen. Ja. In Japan ist 1,50 Euro sicherlich nichts wert. Wenn man in Tokio wohnt, ja, ist die Miete schon so hoch wie bei uns ein normales Monatseinkommen. Ja. Tja, ist nun mal so. Wenn man mit demselben Geld, ja, sagen wir mal 1.000 Euro im Monat, ist nicht viel, aber wenn man 1.000 Euro im Monat zur Verfügung hätte, dann könnte man in manchen Ländern der Erde dafür schon eine Luxusvilla mieten. Ungelogen. Ungelogen. Und das vergessen wir eben sehr gern. Ja. Natürlich, man muss sich einsetzen dafür, dass die Bedingungen richtig sind. Aber wisst ihr, die Geräte, die eben in, zum Beispiel aus Indien dann verkauft werden, kommen indischen Firmen zugute. Wenn so ein Gerät in Deutschland verkauft wird und vielleicht in Indien irgendwelche Teile hergestellt werden davon, dann sind die eigentlichen Nutznießer eben nicht die Inder, sondern die Deutschen oder die Europäer. Die Firmen, die das Teil nämlich dann vertreiben und unglaublich hohe Gewinnmargen bringen. Ja, auch das immer wieder so eine Sache, wenn es heißt, ja, bei AliExpress, da unterstützt man ja die Ausbeutung der armen chinesischen Arbeiter. Nö, ihr unterstützt die Ausbeutung der armen chinesischen Arbeiter, wenn ihr bei deutschen Firmen bestellt, die chinesische Teile verwenden. Die kriegen nämlich noch Rabatte und alles und machen einen Reibach mit unglaublich hohen Preisen, die gar nicht, die vollkommen, das sind vollkommene Mondpreise. Und der Arbeiter in China bekommt davon nichts mit. Ob ihr das Teil für 20 Cent in China kauft oder dasselbe Teil für 20 Euro in Deutschland, macht keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil, weil diese Firma, die das für 20 Euro verkauft, die bestellen gleich ein paar hunderttausend Stück vielleicht und kriegen dann noch sogar noch ein paar Prozent Rabatt. Dann kriegen die nämlich 18 Cent statt 20 Cent. So sieht es aus. Das ist die Realität. Das müssen wir uns endlich mal vor Augen führen. Globalisierung heißt nämlich auch, die Menschen haben das verdammte Recht, auch aus dem Ausland Produkte zu bestellen. Und das werde ich tun. Weil abzocken werde ich mich in Zukunft nicht mehr lassen. Und aus dem, naja, Innovationen werden sowieso schon lange nicht mehr hier auf unserem Markt verkauft, sondern die, wo ich vorhin schon angesprochen habe, die einzigen Firmen, die sich noch ein bisschen was trauen, ja, sind meistens Nischengeräte, die zwar von großen Firmen wie Oppo, Vivo oder Xiaomi gemacht werden, dann aber unter anderem Label nur in China beispielsweise verkauft werden oder eben wie in dem Fall nur in Indien verkauft werden. Ja, und dann aber zu einem günstigeren Preis als der Mainstream-Schrott bei uns. So ist die Realität. Tja. Nun gut, wow, jetzt habe ich wieder voll ausgeholt. Ja, sorry für das. Es gibt viele Sachen, wo momentan falsch laufen. Übrigens eins, was falsch läuft, ist auch natürlich, ne, OnePlus, und wenn die eine neue Smartwatch rausbringen, wo Nord heißt, dann entbehrt das schon nicht einer gewissen Ironie, ja, weil was soll ich denn dazu sagen? Ist mir sofort eingefallen, okay, eine OnePlus Nord Smartwatch, wird die Umstellung von Sommer auf Winterzeit und umgekehrt aktualisiert, so wie die Nord 2 Geräte Updates bekommen. Das heißt, so irgendwann mal, wenn die Zeit vorbei ist, die Winterzeit wird auf Winterzeit umgestellt oder so. Irgendwie, ne, ich habe da null Vertrauen mehr dazu. Also mittlerweile hätte ich, das ist für mich sowas wie ein Gag jetzt, ne, so die OnePlus Watch, die OnePlus Smartwatch. Ja, was kann schon schief gehen? Ne? Genau. Oh Mann. Naja. Übrigens, wegen Leistungsdaten, Innovation zum Schluss noch. Ich habe ja groß den Google Tensor G2 Chip angesprochen. Ja, der Nachfolger. In dem Google Pixel 7 wird der Tensor G2 arbeiten. Und da kamen jetzt ein paar ernüchternde Daten an die Oberfläche. Zunächst mal das Gute ist, es ist eine Mali G710 GPU verbaut. Das ist dieselbe GPU, die beim MediaTek 9000 Prozessor werkelt. Und das heißt Power genug. Also, die GPU ist super, ja, und ich bin froh, dass sie auch die nehmen, die auch bei MediaTek werkelt. Wunderbar. Aber die restlichen CPU-Cores, die sind leider etwas enttäuschend, denn sie werden wohl kaum schneller sein als die im Tensor G1, also in dem ersten Tensor-Chip von Google. Heißt, die werden nämlich den Cortex A76 beibehalten. Ja? Und das ist nicht sehr vertrauenserweckend, was die Leistungsdaten anbetrifft. Und wenn das jetzt gepaart wird mit diesem anderen Leak, dass eben nur bis maximal 256 GB Storage verfügbar sein wird, heißt das, dass eben meine Befürchtungen da bestätigt werden, dass Google den Weg geht, wieder wenig technische Daten, und das ist abzusehen. Also es gibt außer der GPU, hoffentlich wird das was bringen, groß, ja, in der Benutzung, spürbar, aber von den CPU-Cores jedenfalls wird das Gerät ziemlich gleich sein von der Leistung, und das ist nicht gut. Ich meine, wie gesagt, das soll ja für nächstes Jahr das Flaggschiff-Gerät sein. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, was Google jetzt schon wieder macht. Ich dachte jetzt, mit dem Google Pixel 6 wäre der Bann jetzt gebrochen. Ja, aber jetzt machen sie es schon wieder. Schade. Okay, ich warte aber erstmal ab, bevor ich natürlich letztlich ein Urteil erlaube, bis das Gerät auch tatsächlich auf dem Markt ist. Und dann gucken wir mal, wie die Benchmarks aussehen. Und dann kann man immer noch darüber sprechen, ob das Gerät gut ist oder eben nicht gut. Okay, so zum Schluss komme ich dann noch zur App der Woche. Ich habe diesmal glücklicherweise keine großen Probleme gehabt, eine zu finden. Was soll ich sagen, wenn eine Star Trek App rauskommt, ja, dann ja, bleibt nicht viel übrig, als die App der Woche zu machen, ne? Das ist ganz klar. Und deswegen ist es auch Star Trek Lower Decks Mobile geworden. Star Trek Lower Decks läuft übrigens bei Amazon Prime Video, und es ist einer der wenigen Serien, die mit Star Trek zu tun haben, lustig sind und dennoch niveauvoll. Es ist eine offizielle Star Trek Serie, also nichts irgendwie, ich will den Namen gar nicht sagen, aber deutsche Comedians sollten die Finger weglassen von Star Trek, meiner Meinung nach. Jetzt wäre ich bestimmt. Aber nee, es tut mir leid. Ich habe den Film nie gesehen. Die Ausschnitte haben mir gereicht. Ich werde den nie angucken. Ja, also nö, kein Bedarf. Aber deswegen war ich sehr, sehr skeptisch, als die Serie gestartet ist, Star Trek Lower Decks. Ich habe schon etliche andere Star Trek Veralberungen geguckt. Die meisten davon waren nicht ganz so gut, aber einige davon, ja, okay. Aber die hier, Star Trek Lower Decks, cool. Die spielt oftmals mit den Sachen, wo man sich schon oft gefragt hatte, was ist eigentlich hinter den Kulissen von dieser perfekten Mannschaft, eines Sternenflotten-Raumschiffs, ja. Was ist mit den unteren Diensträngen, die nie so in den Vordergrund rücken, die Lower Decks eben, ne? Ja. Und was ist mit den Raumschiffen, die, naja, eben nicht die Top of Starfleet ist, sondern die vielen anderen, die es ja geben muss, die eher in den unteren Rängen angesiedelt sind, ja, muss es ja auch geben. Aber was ist mit denen? Ne? Wie geht's denen? Was machen die? Wie sieht denen ihr Star Trek Leben aus? Ja, und da spielt Star Trek Lower Decks oft sehr schön mit diesen Überlegungen, Klischees oder manchmal auch ganz einfach bewusst ausgelassene Sachen. Ich habe mich zum Beispiel schon immer gefragt, wie zum Henker machen die das mit den Toiletten, ja, oder mit den Duschen oder, ne, also das ist schon immer wieder interessant. Aber auf jeden Fall egal. Oder habt ihr schon mal gesehen, dass sich jemand dort rasieren musste? Ne, und wie? Also, ja, egal. Also mit solchen profanen Dingen, da wird's halt als sehr lustig umgesetzt bei Star Trek Lower Decks. Und dafür, da gibt es jetzt, für diese Serie gibt es jetzt ein Mobile Game im Play Store. Der Wahnsinn. Ich hab gedacht, Mensch, das ist doch was. Hoffentlich bringen die Charaktere ziemlich cool rüber. Und ja, sie haben eine neue Story sozusagen gemacht, die richtig gut in dieses Lower Decks-Universum passt. Wenn man diese Serie auf Amazon kennt, dann passt dieses Spiel super. Wie ein neues Abenteuer, ja. Plus so richtig lange Folge, ne? Also das ist, so eine Folge geht ja normalerweise nur 24 Minuten. Und diese Folge, allein das, was ich jetzt schon gelesen habe, ich habe noch nicht so lange gespielt, also knapp eine Woche jetzt, ist schon wesentlich mehr, also länger als so eine normale Folge. Ja. Coole Sache also. Und die Story finde ich auch ganz gut. Man wird eingesperrt auf dem Holodeck, ja, und natürlich, ja, wie kann es anders sein? Passiert ja auch ständig bei Star Trek, ne? Es gibt eine Fehlfunktion und man ist im Holodeck gespeichert und die Sicherheitsprotokolle werden entfernt, kommt auch ständig vor, ja. So, und jetzt ist die arme Crew, ja, dort gefangen, also nicht alle, sondern nur eben ein paar. Manche kommen noch dazu. Hin und wieder kommen immer mehr dazu. Ja, jeder geht irgendwann mal ins Holodeck und ist dann gefangen, ne? Schlecht. Ja, also die Story stimmt, die ist cool. Die Charaktere, die Grafik stimmt. Wobei, eins muss ich sagen, die Farbe von einem Char haben die hier falsch gemacht, ja. Also, ich meine, so richtig falsch. Die ist blau und nicht grün, ja. Aber okay, egal. Davon mal abgesehen, ja, ist es cool und macht richtig Laune. Aber jetzt stellt euch mal vor, jetzt ist ein Spiel App der Woche wegen der Grafik, wegen der Story, wegen des Universums, also Star Trek, ja, aber nicht wegen des Spieles selbst. Hä? Wie kann das sein? Ja. Leider gibt's einen kleinen Wermutstropfen. Das Spielprinzip ist ein ganz simples, schon tausendmal dagewesenes, recht unattraktives, Warte- und Klickspiel, das man teils automatisieren kann, ja, indem man wiederum Chars aufwertet. Die kann man dann einsetzen, um automatisch verschiedene Bereiche im Spiel abzugrasen. Und ansonsten geht es eben so ab, man öffnet ein Level, ein Teil vom Level und dann läuft dort so eine Uhr, ja, und nach Ablauf bekommt man die angezeigte Menge an Credits. Um das nächste Deck zu eröffnen, braucht man natürlich eine bestimmte Anzahl von Credits. So. Das heißt, man muss dann warten, bis man genug Credits hat, und dann kann man das nächste Deck machen. Auf dem nächsten Deck gibt es dann wiederum mehr Credits, ja, um wieder zum nächsten Deck zu kommen. Und so weiter und so weiter. Ist das Level dann abgeschlossen? Manche haben wenige Decks. Klar, am Anfang ein Deck, dann zwei Decks, dann drei Decks und so weiter und so weiter. Und das wird dann immer mehr. Und es dauert auch immer länger. Ja. Und wenn dann die Uhr voll ist, muss man draufklicken. Dann kriegt man eben die Credits ausbezahlt. Hat man es automatisiert, kriegt man natürlich die Credits automatisch gut geschrieben. So. Die kriegen wir auch gut geschrieben, wenn es automatisiert ist, wenn man das Handy ausschaltet. Ja, so, dass im Hintergrund, ja, also startet das Spiel, macht ein paar Decks auf, macht die Automatisierung, dann schließt das Spiel, nächsten Tag geht er hin und ihr habt genug Kohle für das nächste Deck. Ja. So, also das ist im Prinzip das ganze Spielprinzip. Und ja, genau so wie es anhört, ist es halt auch. Leider muss ich sagen. Was einem hier halt an der Stange hält, ist, weil diese verschiedenen Decks, die sind sehr schön gemacht. Die Grafik ist sehr schön gemacht und man will eben in der Story auch vorankommen. Man will das nächste Deck sehen. Ja, da gibt es alles Mögliche. Da, natürlich gibt es den Maschinenraum mit dem Warp-Kern. Dann gibt es auch eine Klingonen-Station. Es gibt eine Borg-Station auch, natürlich. Ja, also es ist einfach, man will weiterkommen in der Story, man will weiterkommen mit den Stationen, um dann eben den nächsten Level zu gelangen, wo es quasi wieder von vorne anfängt und dann wieder mehr Stationen zum Freischalten sind und. Genauso geht es dann auch bei Events. Es hat zum Beispiel jetzt vor kurzem ein Event gestartet und es ist dasselbe in grün, nur halt, dass man eben ja, andere Handlungsstrang dann hat, den Eventstrang eben. Ja, und ansonsten ist es aber identisch. Er ist ein bisschen schwerer, ist mir aufgefallen, als der normale. Am Anfang ist es super einfach, aber später hinaus wird es dann klar, dass man entweder sehr, sehr, sehr lange warten muss oder man muss eben Geld bezahlen, echtes Geld für In-App-Purchases zu machen, um dann schneller voranzukommen. Ja. So, da könnt ihr natürlich jetzt halten davon, was man will. Für Star Trek-Fans wie mich macht's trotzdem Spaß. Kaufen werde ich mir für so ein Spielprinzip nichts, sage ich ganz offen. Ja, aber solange es irgendwie funktioniert, ohne dass man was kaufen muss, denke ich, wird's auch funktionieren. Und dann werde ich das auch weiter nutzen. Wie gesagt, es macht Spaß und man muss auch nicht hier stundenlang seine Zeit mit dem Spiel verbringen, sondern man kann eben, wie gesagt, die Automatisierung einfügen und im Prinzip ist es für mich nur wichtig, eine Automatisierung freischalten zu können und dann sammelt das Spiel quasi von alleine das Ding ein und somit muss man nicht hier stundenlang spielen, sondern das Spiel läuft quasi ohne, dass man es benutzt, ja, und dann kann man ja die nächste Station irgendwann freischalten und so weiter, von daher ist nicht so schlimm, wenn man warten muss, weil eben das automatisiert auch im Hintergrund ablaufen kann. So. Von daher zwei geteilt natürlich die Meinung. Wie gesagt, das Spielprinzip wäre nicht App der Woche geworden, auf keinen Fall. Aber durch die Thematik, durch die schöne Charaktere Lower Decks, von Lower Decks und eben Star Trek Universum und wie das so präsentiert wird, ist es eben schön und deswegen auch App der Woche. Eine Sache ist allerdings noch zu erwähnen, das vermisse ich sehr, es hat keine Sprachausgabe und das stört wirklich, weil diese sehr toll gemachte deutsche Synchronisierung, die muss man einfach gehört haben und die Stimmen, da gewöhnt man sich richtig dran und ich höre die zwar in meinem Kopf, wenn die entsprechenden Charaktere gerade dran sind, aber ich hätte mir da die Synchronisation gewünscht, wenn es auch die amerikanischen Stimmen gewesen wären, besser als gar keine Sprachausgabe, aber hier ist ein bisschen Potenzial verloren gegangen, ganz im Gegenteil, die hätten das sogar sollen lokalisieren in Deutsch und auch die deutschen Synchronsprecher dazu verpflichten. Wahrscheinlich wäre es dann einfach zu teuer geworden, das Spiel. Also, Star Trek Lower Decks, die App der Woche mit Einschränkungen. Tja, damit sind wir auch am Ende vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer findet ihr die Shownotes und weiteren Links zu den, zu den Themen von heute in den Shownotes. Ja, Moment, habe ich jetzt gesagt, ihr findet die Shownotes in den Shownotes? Nein, ihr findet die Links und weitere Informationen zu dem Spiel in den Shownotes. So soll das heißen. Nicht zu dem Spiel, sondern zum Uncast. Oh, ihr seht, oh, jetzt rattert es langsam. Ne? So. Die Shownotes findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Ja? Bevor ich jetzt noch weiter Unsinn quatsche, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. that world.